Herz, Hauptsache ihr seid froh. Denn unsere Grenzen sind exponentiell. Das heißt, sie wachsen ziemlich schnell. Machtlos, hilflos. Zu sagen, dass ich dich liebe, immer und überall. Es ist Zeit, das zu tun, was du willst.